In den Tagen nach diesem Nachmittag gewann ich als Erster der neuen Division das Eiserne Kreuz. Wenn irgendeiner der Sergeanten oder der ängstlichen Feldwebel nach einem Freiwilligen rief, meldete ich mich. Es kam vor, dass ich aufstand, aus dem Unterstand ans Licht kroch und in die Richtung des Befehlsstandes schrie, ob einer nach mir gerufen habe. Ich wurde lachend beruhigt. Aber meistens war gerade etwas zu tun, das man nicht jedermann zumutete. Ich nahm alles an. Ich warf spanische Reiter zwischen die Linien, wenn diese zu nah aneinander gekommen waren. Ich horchte französische Gespräche, die meine Feinde drüben führten, und übersetzte die den Leutnants. Es war die schmale Wand, die ich suchte. Sie bestand aus Luft. Sie war voll von Gefahr. Sie war wie die Außenwand einer Bienenwabe. Wenn man hineinstach, würden tausend Kugeln wie wütende Wespen über mich herfallen. Ich fürchtete mich nicht davor. Ich war betrunken von dem Tod, der Gabens weggeschluckt hatte. Ich ging wie im Traum zwischen all den Zerstörungsmaschinen, und manchmal ging ich zurück, wo ich ins Tal hinabsehen konnte, zu der Stelle, wo der Freund untergegangen war im grauen Strom. Bis heute bewundere ich den jungen Amerikaner, der 1946 vom Zweiten Weltkrieg zurückkam und kurz vor einem Wasserfall ein Kind in den Strom fallen sah. Wenn er einen Augenblick überlegt hätte, würde er gewusst haben, dass er das Kind nicht mehr retten konnte. Er aber überlegte nicht, sondern handelte und ging mit dem Kind über die weiße Linie, die den Tod für beide bedeutete. Als er, wer weiß wo, drüben ankam, war er leicht wie ein Schmetterling. Ich aber bin immer noch nicht frei von dem Gefühl, dass wir Gabens der Erde hätten entreißen müssen. Alles Rationalisieren hilft nichts, auch heute nicht. Und da sind noch weitere solcher dunklen Punkte aufzuzeigen. Bei jedem. Aber ich will hier nur die Liste meiner eigenen ganz persönlichen dunklen Punkte geben. Ich wurde ein Held in diesen Tagen. Es ist Zeit, etwas über Helden zu schreiben. Es gibt wieder Hunderttausende seit 1945, viele, die es nicht wahrhaben wollen. Aber da sind mehr, besonders in Deutschland, Italien und Japan, die verbittert ausschauen, dass man ihnen neue Proben erlaubt. Sie sollten ihnen nie erlaubt werden. Denn es ist Zeit, dass Helden anfangen, nachzudenken, ehe sie zu neuen Kreuzzügen aufbrechen. Der Feldwebel gab mir einen ganzen Sack voll Leuchtpatronen. Der Feind war unruhig, so drückte sich der Feldwebel aus. In Wirklichkeit war der Feldwebel unruhig. Gewöhnlich blieb er hinten im Waldlager und sorgte dafür, dass uns das Essen nach vorn geschickt wurde. Wenn wir zurückkamen, kümmerte er sich darum, dass wir wieder anständige Soldaten wurden. Irgendetwas fehlte uns, wenn wir zu lange vorn waren. Der Feldwebel tat sein Bestes, durch Paraden und Übungen es uns wieder in die Knochen zu treiben. Dafür durfte er außer der Gefahr bleiben. Aber von Zeit zu Zeit schickte man ihn doch nach vorn, damit er keine Gefahr liefe, dass wir ihn auslachten. Wir konnten zum Beispiel seinen Mangel an Geruch beanstanden. Wir rochen ganz deutlich nach dem Land, das man vorn nannte. Das Wort hat uns zu schaffen gemacht. Es ist hinten, aber sie sagen vorne. Sie machen aus einem Minus ein Plus. Keiner ist auch nur einen Hauch weitergekommen, wenn er dort ankam. Aber die Offiziere sagen, dass es der Anfang vom Ziel ist. Sie machten uns zur Spitze des Pfeils und schossen uns ab. Sie wiesen uns ein Wirrwarr von Schlamm an, als Heimat, und sagten, dass wir dort für die Heimat kämpfen sollten. Kein einziges Wort, das sie brauchten, war sinnvoll. Aber seit Gabens starb, wusste ich, dass vorn hinten ist, die Schlammlatrine. Kein Zarathustra, der in Taschenausgabe uns geschickt wurde, half mir mit Phrasenkrücken über dieses Wissen hinweg. Vielleicht das Durchbrechen der Wand. Ich spürte es, wenn ich in der Sappe saß und die französischen Stimmen mein Ohr umsummten. Dort war das andere vorne. Dort wäre alles zu Ende. Aber wie viel trennte mich von diesem Ende? Der Feldwebel war besonders freundlich. »Schießen Sie so viele ab wie möglich«, sagte er. »Lassen Sie es überhaupt nicht Nacht werden.« Er roch nun echt nach vorn, nach Angst. Ich grüßte wie verschlafen. Er erzählte mir nichts, was ich nicht schon seit Wochen wusste. Die Sappe, von der aus wir die Leuchtpatronen abschossen, war eine Todessappe. Keiner war von dort zurückgekehrt, wenn er wirklich allen Befehlen gefolgt war. Nach einer Stunde Beobachtung wussten die drüben, von wo die Patronen abgeschossen wurden. Lag ihnen daran, dass Nacht war, so schossen sie erst einmal den Lichtstreuer in Klumpen. »Ich glaube, sie wollen angreifen«, sagte der Feldwebel. Es war mir, als habe er mir eine Freudennachricht mitgeteilt. Die Wand würde niederbrechen. Vorn und vorn würden zusammenrücken. Die Ordnung würde zerstört. Ich hatte keinerlei Gefühl, dass ich bei diesem Zusammenrücken zerrieben werden könnte. Als ich den Sack nahm und aufbrach, machte ich mich auf den Weg zur Erfüllung eines Traums. Ich schoss einmal nach rechts und einmal nach links. Die Patrone explodierte als grüner Stern, der langsam sich versprühend niedersank in das schwarze Trichterfeld. Manchmal antwortete mir von drüben ein Mensch. Sein Stern ging unter einem Fallschirm aus Seide nieder. Er gehörte zu der reicheren Familie von geängstigten Mördern wider Willen. Es war etwas Feierliches in dem besonders langsamen sich Senken und Verschwenden des anderen Lichts. Aber es war dasselbe Feld von Löchern und blinkendem Stacheldraht und der einen ungeheuer langen Leiche, deren Füße am nördlichen, der augenlose Kopf aber am südlichen Rand eines Trichters lag. Sobald die Patrone von drüben erloschen war, schoss ich eine von meinen hinüber. Bald antwortete man mir nicht mehr, aber kleine Minen flitzten herbei, schlugen mit einem nassen Geräusch in den Sumpf, explodierten und heulten dann in kleinen Splittern um meine Sappe herum. Ich hörte Bewegung auf der anderen Seite und beschloss, zu lauschen. Nach kurzer Zeit war ich sicher, dass sie angreifen wollten. Aber einer der Offiziere schien meine Sterne nicht leiden zu können. Er ließ ein ganzes Dutzend Minen abschießen, die alle fehlgingen. Ich fuhr fort zu schießen. Ich benannte jetzt meine Sterne. Saturn, sagte ich, drehte die Pistole in drei weiten Kreisen und schoss sie dann ab. Venus, sagte ich, und wusste nicht, was für eine Geste ich machen sollte. Der Weihnachtsstern, sagte ich, und schoss nach dem Osten, von wo unser Heil kommen soll. Es war unmöglich, dass die Nacht sich noch einmal breit machte. Ich schoss ihr die schwarzen Augen aus. Als meine Patronen zu Ende gingen, schoss ich dreimal aus meinem echten Revolver. Es war das Zeichen, dass man mir neue Patronen bringen sollte. Sie waren in 15 Minuten da. Der Bote zitterte und bat, dass ich erst wieder Licht mache, wenn er im Hauptgraben sei. Er sagte, ganz hinten, und deutete in die Dunkelheit. Es waren nur 100 Meter, die er zu machen hatte, aber im Vergleich zu meinem Sitz nannte er es schon ganz hinten, meinte, es sei die Sicherheit. Kurz nachdem er davongeschlichen war, rasten die Maschinengewehre unseres Bataillons los. Es hörte sich an, als liefen sie auf mich zu. Eins bestrich mich sogar, sodass ich mich gezwungen sah, tiefer in meine Sappe niederzuknien. Gleichzeitig explodierten Reihen von Handgranaten. Wie ich später erfuhr, war in Wirklichkeit die Angst des Feldwebels geplatzt. Er sah überall Feinde durch die Stacheldrähte kriechen. Er hatte ihre Hände bereits an seiner Gurgel. Vielleicht auch ertrug er das Warten und die Stille nicht mehr. Er füllte sie mit dem Lärm aller Maschinengewehre aus, eines der kostspieligsten Beruhigungsmanöver, das ich erlebte. Als der Kaiser und Ludendorff wenige Monate später im Frühling 1918 dasselbe taten, war ich schon im Lazarett bzw. im Irrenhaus. Zurückdenkend gönne ich die teure Medizin dem feigen Mann. Den anderen beiden werde ich hier verschwenden, nie vergessen. Der Feldwebel erreichte übrigens, was er wollte. Die von drüben kamen nicht. Ich hörte, als ich alles beruhigt hatte, ganz nah bei mir jemand ins Telefon rufen. Impossible, ils sont alertés, suicide, mon colonel. Je ne prends pas la responsabilité. Ich gewahrte jetzt erst, dass meine Sappe so weit in eine Kurve der anderen Linie vorgedrungen war, dass ich buchstäblich hinter ihren Linien mein Feuerwerk betrieben hatte. Welche Gewehre hatten mich wohl bestrichen? War ich schon gefangen? War ich schon Franzose? In welche Richtung werde ich mich zurückzuziehen haben? Was war vorn und was war hinten? Ich legte mich auf den Rücken und sah in die Sterne. Wenn ich mich an den Wagen anspannte und geradeaus auf den Perseus zuginge, würde ich genauso richtig gehen, als wenn ich beim Himmel- und Hölle-Spiel von einer der Plejaden zur anderen hüpfte. Als ich für eine lange Weile die ironische Weisheit der Sterne in mich hatte einsinken lassen, griff ich wieder zum Revolver und begann, die Leuchtpatronen eine nach der anderen abzuschießen. Kugeln flitzten über die Sappe. Aber ich stand nun gar nicht mehr auf. Wenn eine Mine kommen und sich mir in den Bauch bohren wollte, würde ich mir einfach einbilden, sie sei ein Splitter eines Meteors. Es war nicht weniger sinnvoll, als die heulenden Splitter von Graben zu graben. Es blieb noch eine Stunde hell über der Mondlandschaft, irgendwo auf dem unbeleuchteten Teil des Planeten Erde. Gegen Ende der halben Stunde fiel ein Licht von einer der streitenden Parteien gerade in meine Sappe. Es hatte einen seidenen Fallschirm. Es landete an meiner rechten Backe. Ich steckte ihn ein als Andenken an eine Sternenstunde. Eine Stunde, die mich neutral machte für die Dauer des Krieges. Und doch fuhr ich fort, ein Held zu sein. Gabens war noch da. Ich konnte ihm nur aus dem Weg gehen, indem ich weiter nach vorn ging als alle. Der Feldwebel sagte, ich habe das nach hinten gemeldet. Ich stand stramm vor ihm mit leerem Gesicht. Na, sagte er und klopfte mir auf die Schulter, seien Sie mal nicht so bescheiden, das war schon was. Meine Sternenstunde, meine beginnende Neutralität, meine Loslösung von der Armee, deren Uniform ich trug? Sie sind ein kleiner Held, sagte der Feldwebel. Sie werden schon sehen. Das Klein kam von dem Rest eines Zweifels. Der Mann musste erst die Bestätigung von hinten abwarten. Ich fühlte mich als Spion. Immer wieder ist es mir so gegangen in meinem Leben, dass ich plötzlich nicht mehr dazugehörte. Ich merke es an einem Schleier, der mir vor die Augen zieht. Ich kann nicht mehr unterscheiden, was wirklich ist. Es ist der Übergang vom Zustand der Puppe in die Raupe. Vielleicht auch die Rückkehr zu einem früheren Zustand. Jedenfalls sind in solchem Augenblick alle Wertungen der anderen falsch. Irgendjemand reicht mir meine eigenen, und da ist kein Zweifel, dass dies die richtigen sind. Aber sie sind in Gefahr. Ich nehme sie schnell und verstecke sie. Dann drehe ich das Gesicht zu den anderen. Ich nehme mich zusammen in einer außerordentlichen Disziplin. Sie sollen nicht merken, dass ich im Begriff bin, sie zu verlassen. Sie werden es sowieso Verrat nennen. Aber das schert mich nicht. Hauptsache, dass mir das Weggehen gelingt. Es ist nicht leicht, denn räumlich muss ich gerade dann noch bei ihnen bleiben. Es war am leichtesten gerade dort im Schützengraben. Da sie alle so natürlich feige waren, hatte ich ihnen nur die Feigheit abzunehmen wie eine Art von schmutziger Wäsche und sie wegzutragen, nach vorn, dorthin, wo ihre Angst hinschielte. Und sie merkten nicht, dass ich dabei wegging von ihnen. Sie sind so leicht zu betrügen. Man hat sich einfach nur zu betragen, wie sie es in ihren Schulbüchern geschrieben tragen, wie ein Held, denn dies macht einen sofort zur überraschenden Ausnahme. Einer stahl mir das Foto meiner Schwester aus dem kleinen Etui mit dem Zelluloidfenster bei Nacht. Ich stelle mir vor, was er mit ihm anfangen würde. Ich beschloss, Ännchen zu schreiben und ihre nachträgliche Erlaubnis einzuholen. Nein, ich würde ein Märchen erfinden. Sie sollte nie erfahren, welch irren Weg die Gehirne von Soldaten gehen konnten. Sie saß zu Hause und spielte Mozart. Auch Mozart wusste nichts von Soldaten, denen das Geschlecht in der Hose wehtut. Als ich die Brieftasche wieder einstecken wollte, sah ich den Zettel von Gabens. Im gleichen Augenblick rief aus seinem Unterstand der Feldwebel. Es war zu verwirrend. Der Text auf dem Zettel hatte sich verändert. Ich lehnte mich gegen die bröckelnde Wand des Schützengrabens und las. Während des Lesens kam mir der Gedanke, wann er dies geschrieben haben konnte. Vielleicht war es die erste Zeile, die mich so verwirrte. Plötzlich überlief es mich kalt und ich krampfte die freie Hand in den Lehm der Erde. Eine verirrte Kugel pfiff an mir vorbei. Der fröhliche Wespenton, das dumpfe, kurze Klatschen in den Grund. Der Feldwebel rief wieder nach der Wache. Ich las die Zeilen. Ich bin ja noch kein Wissender im Wehe. Bist du es aber? Mach dich schwer, brich ein, dass deine ganze Hand an mir geschehe und ich an dir mit meinem ganzen Schreien. Es war ein so gewaltsamer Text, so gar nicht Gabens. Ich wusste nicht, dass es Rilke war. Sein Stundenbuch war vor einem Jahr erschienen. Gabens hatte eins bekommen, aber nie gezeigt. Er hatte es mit in seinen Schlamm genommen. Ich kannte die Verse, die Gabens uns zitiert hatte. Diese auf meinem Zettel waren neu. Sie waren geschrieben, nachdem der graue Berg gerutscht war. Ich war sicher, es war zum Herzumdrehen. Hätte ich den Zettel umgedreht, wäre mir klar geworden, dass der alte Text auf der anderen Seite stand. Aber ich starrte nur auf diese Seite. Ich las den gewalttätigen Anruf wieder und wieder. Der Feldwebel rief wohl schon 100 Male. Er rief aus seiner Erde, aus seinem sicheren Loch. Ich aber stand vor dem, der da in meinem Etui angerufen worden war. Es war ein grauer Gott, ein neuer grauer Berg, aber unendlich viel größer. Ein Himalaya von Schlamm, durch den ich durchzubrechen hatte. Oder hieß es anders? Ich muss ihn nötig gehabt haben. So nötig, dass ich diese Zeilen von ihm für ein Wunder hielt. Nicht wahr? Es ist leicht, Wasser in Wein zu verwandeln. Leicht auch, 5000 Leute mit 5 Broten und 2 Fischen zu speisen. Aber mir aus dem Schlamm eine Botschaft zu schicken, eine, die nicht verständlich war, aber deren Musik ich hörte und die mir tief in die Seele ging. Ich hatte die Hand immer noch im Lehm der Grabenwand. Sie war so tief eingedrungen, dass sie schon damit eins wurde. Ich riss sie nicht heraus. Es war wie Händedruck mit Gabens. Ich brauchte ihn. Ich erlebte zum ersten Mal, seit ich die Uniform anhatte, eine totale Einsamkeit. Jene Einsamkeit, die niemand heilen kann als der Tod und die in dieser Stärke nur in jungen, gesunden Körpern aufsteigt. Im Zivilleben macht sie Selbstmörder. In meinem Fall leistete sie sich den Scherz, einen Helden aus mir zu machen. Ich fühlte Tränen aus meinen Augen kommen. Da schlug mich von hinten jemand auf die Schulter. Es war der Feldwebel. »Post von zu Hause?« sagte er. Irgendeiner meiner Lehrer hat eines Tages darauf bestanden, uns zu lehren, was tragische Ironie sei. Wir hatten dann Beispiele zu suchen. »Ein Segelschiff, umgeben von Wasser, verbrennt. Und niemand kann es retten davor, im rettenden Element zu versinken«, sagte er. Ich bin seit dieser Schulstunde für Wortspiele empfindlich geworden. Diesmal aber wurde es mir zu viel. Ich schrie den Feldwebel an. »Von zu Hause? Wo ist zu Hause? Im Schlamm oder im Massengrab? Wer ist der Briefträger? Wer lädt uns zu den Würmern ein? Was? Zu Hause, zu Hause!« Ich wiederholte die beiden Worte mehrere Male, bis der Feldwebel, unfähig, irgendeinen Sinn in meinem Nervenausbruch zu finden, mich einfach bei der Schulter nahm und als wenn er all die Anklagen nicht gehört hätte, sagte, »Ich habe eine kleine Aufgabe für Sie«, sagte er. »Das Blockhaus soll gesprengt werden.« Ich weiß nicht, warum ich sofort wieder normal wurde. Vielleicht, weil das Blockhaus so gut passte zu meiner Stimmung. Es war eine kleine, zementierte Festung, die im Winkel der Westfront lag, genau dort, wo die Linie des Chemin des Dames schroff abbrach und sich zum Norden wandte. Der gegebene Punkt, um durchzubrechen und eine Umgehung der feindlichen Front zu versuchen. Aber keiner der beiden Seiten hatte es bisher gewagt, wir noch weniger als die Franzosen, weil wir dieses Blockhaus, das sich das von Allemand nannte, so sicher und dicht vor der Nase liegen hatten. Wir vermuteten es ungeheuer stark. Es erschien ein Witz, dass ein einzelner Mann hingehen sollte, um den harten Brocken aus der anderen Front zu beißen. Aber ich brauchte wohl einen besonders witzigen Auftrag. »Zu Befehl, Herr Feldwebel«, sagte ich und presste das Etui mit dem Zettel von Gabens fest an meine Hosennaht. Ich kroch aus der vordersten Sappe in die lichtlose Nacht. Die geballte Ladung von Dynamit war auf einer Planke auf meinem Rücken festgebunden. Ich hatte ein Taschenmesser am Gürtel hängen, um sie abzuschneiden, wenn ich dicht genug herangekommen war. Der kriechende Tod. In Wirklichkeit ein geistesgestörter junger Mensch von 19 Jahren. Oder war ich der Einzige in diesen endlosen Gräben von Schlamm, der klar sah? Ich prüfte mich auf Herz und Nieren. Es war keine Heldenspielerei, auch keine Verzweiflung, die sich überkugelte. Ich wollte die dünne Wand durchstoßen, die zwischen mir und allem war. Nicht er sollte in mich einbrechen, sondern ich in ihn. Dabei war es höchst unklar, wer er war. Aber meine Haltung war nicht weniger entschlossen. In den wenigen hundert Metern zu dem Zementblock irrlichterte er. Es gab kein Entkommen. Ich musste ihm begegnen. Wenn ich ihn überholte, war ich ein anderer. Ob dann das Vor in die Luft ging, war Nebensache. Es handelte sich ja nicht um das Vor. Mit einer Schere aus hartem Stahl schnitt ich die Stacheldrähte durch, die wir selbst im Schutz der Nächte gezogen hatten. Es war, als bahnte ich mir einen Weg durch unsere Angst. Als die ersten Drähte beiseite sprangen, dachte ich, sobald alle aus dem Weg sind, werde ich ihm begegnen. Ich werde aufstehen und er wird vor mir stehen. Nur die Angst hält uns fern von ihm. Dieser ganze Krieg ist nichts als Angst, ein Wald von Angst, ein stachliger, metallener Wald von Angst. Als ich dann im freien Feld war, stieg von drüben eine Leuchtrakete hoch und ich wurde mir bewusst, was ich auf dem Rücken trug. Ich lag mit klopfendem Herzen an die Erde gepresst und das Klopfen war so stark, dass ich mir ohne Schwierigkeit vorstellte, dass das Herz der Erde klopfte, nicht meins. Ich hatte falsch gedacht. Nicht nur unsere Angst müsste in Stücke geschnitten werden, sondern auch ihre. Die Leuchtpatrone erlosch mit einem Zischen nah bei mir. In ihrem letzten Aufleuchten sah ich den scharf geschnittenen Block des Vors aus der Erde ragen. Aber ich hatte das Gefühl, dass das Vor Zeit hatte. Ich ging auf etwas anderes zu. Ich kroch auf etwas anderes zu. Unmenschliche Stunde. Ich war schwerer vom Lehm unter mir als vom Dynamit über mir. Aber der Weg war trotzdem nicht beschwerlich. Ich hatte mir vorgenommen, alle Minuten eine Bewegung zu machen, eine ganz kleine, sodass niemand die Veränderung in der Landschaft sehen konnte. Das gab mir auch Zeit genug, ihm zu begegnen. Am ersten Trichterrand fand ich die Schuhe des toten Soldaten. Ich hatte ihn ganz vergessen. Sein Körper war noch tiefer eingesunken in den Trichter, aber der Schädel auf dem jenseitigen Rand und die Schuhe hier hatten ihren festen Ort. So musste der Körper in der Uniform das Seinige tun, um den sich vergrößernden Zwischenraum auszufüllen. Ich kroch um den Trichter herum und musste mich flach in die Erde pressen. Eine Leuchtpatrone von unserer Seite. Ich war gerade am Schädel des Mannes angekommen. Das Licht fiel in die Augengruben des Mannes, flackerte in rötlichen Signalen zu mir hinauf, wurde dann geschluckt von den seitlichen Knochen. Die Zähne glitzerten, und nun schien es, als drehe der Kopf sich zu unseren Gräben, um ihnen einen Tadel auszusprechen. Hatten sie mich nicht leichtsinnig in Gefahr gebracht? Was war das für ein Krieg? Ich selbst hatte die Erde neben dem Schädel bewegt. In einer entschuldigenden Gebärde stützte ich nun den Kopf, damit er nicht in den Trichter rolle. Er blieb auch sofort stehen, als hätten sich die Rückenwirbel versteift. Ich lag flach auf dem Bauch, damit keine Feuchtigkeit an meine Dynamitladung käme. Plötzlich hatte ich den fast schmerzenden Wunsch, mich umzudrehen. Ich würde die Ladung loswerden. Ich würde in den Himmel sehen können, wie er, wie er, wie er. Ich wiederholte die Worte laut in die stille Nacht. Und mit einem Mal war es ein großes Er, und ich war angekommen, wo ich hin wollte.